Erst danach der Rettung erfuhren wir, die Insel heißt Malta. Zweiter, die Leute dort waren sehr freundlich zu uns. Sie machten ein Feuer an. Wir konnten uns wärmen, denn es regnete und war kalt. Dritter, Paulus sammelte trockenes Holz. Er legte es auf das Feuer. Eine Schlange kam wegen der Wärme heraus. Sie biss Paulus in die Hand. Vierter, die Leute sahen die Schlange an seiner Hand. Sie sagten, dieser Mann ist sicher ein Mörder. Er entkam dem Meer, aber die Strafe holt ihn jetzt. Fünfter, Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer. Ihm geschah nichts Schlimmes. Sechster, die Leute dachten, Paulus würde sterben. Sie warteten lange. Aber es passierte nichts Besonderes. Dann sagten sie, er ist ein Gott. Siebter, der wichtigste Mann auf der Insel hieß Publius. Er hatte viel Land. Er nahm uns freundlich auf und gab uns 3 Tage lang Essen. Achter, der Vater von Publius war krank. Er hatte Fieber und Durchfall. Paulus ging zu ihm. Er betete, legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Neunter, nachdem das passiert war, kamen auch andere kranke Leute. Sie kamen von der Insel. Paulus heilte sie alle. Zehnter, die Leute zeigten uns viel Respekt. Als wir weitersegelten, gaben sie uns alles Nötige mit. Elfter, 3 Monate später fuhren wir mit einem Schiff aus Alexandria ab. Das Schiff hatte den Winter auf der Insel verbracht. Es hatte ein Zeichen der Dioskuren. Zwölfter, wir kamen in Syrakus an. Dort blieben wir 3 Tage. 13. Von dort fuhren wir weiter nach Regium. Am nächsten Tag kam Südwind. Am 2. Tag erreichten wir Puteoli. 14. Dort trafen wir Brüder. Sie luden uns ein, 8 Tage bei ihnen zu bleiben. Danach gingen wir nach Rom. 15. Brüder aus Rom hörten von uns. Sie kamen uns entgegen bis Appii Forum und Tres Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott. Er bekam neues Vertrauen. 16. Wir kamen in Rom an. Der Hauptmann übergab die Gefangenen einem anderen Offizier. Paulus durfte allein wohnen. Ein Soldat bewachte ihn dort. 17. 3 Tage später rief Paulus die Anführer der Juden zusammen. Sie versammelten sich. Paulus sagte zu ihnen, ich habe nichts gegen unser Volk getan. Ich habe auch nichts gegen unsere alten Bräuche getan. Trotzdem wurde ich in Jerusalem den Römern übergeben. Ich bin jetzt ein Gefangener. 18. Die Römer haben mich verhört. Sie wollten mich freilassen. Ich hatte kein Verbrechen begangen, für das man sterben muss. 19. Aber die Juden waren dagegen. Darum musste ich mich auf den Kaiser berufen. Ich wollte aber nicht mein Volk anklagen. 20. Deshalb bat ich, euch zu sehen und mit euch zu sprechen. Ich bin wegen der Hoffnung Israels in Ketten. 21. Sie sagten zu Paulus, wir haben keine Briefe über dich aus Judäa bekommen. Kein Bruder kam und erzählte uns etwas Schlimmes über dich. 22. Wir möchten aber von dir hören, was du denkst. Wir wissen, dass diese Gruppe überall kritisiert wird. 23. Sie machten einen Termin mit Paulus aus. Viele kamen zu ihm in seine Wohnung. Er sprach mit ihnen über Gottes Reich. Er wollte sie von Jesus überzeugen. Er sprach über das Gesetz von Mose und die Propheten. Das dauerte von morgens bis abends. 24. Einige Leute glaubten seinen Worten. Andere blieben ungläubig. 25. Sie waren sich nicht einig. Dann gingen sie weg. Paulus sagte nur noch dies, der Heilige Geist hat durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. 26. Geh zu diesem Volk und sage, ihr werdet hören, aber nichts verstehen. Ihr werdet sehen, aber nichts erkennen. 27. Das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Sie hören schlecht. Sie haben ihre Augen geschlossen. So sehen sie nichts mit den Augen. Sie hören nichts mit den Ohren. Sie verstehen nichts mit dem Herzen. Sie kehren nicht um, damit ich sie heile. 28. Darum sollt ihr wissen, Gott sendet seine Rettung zu den anderen Völkern. Sie werden hören. 29. Nach diesen Worten gingen die Juden weg. Sie stritten viel miteinander. 30. Paulus blieb 2 ganze Jahre in seiner gemieteten Wohnung. Er empfing alle, die ihn besuchten. 31. Er sprach über Gottes Reich. Er lehrte offen über den Herrn Jesus. Niemand hinderte ihn daran.